Aufruf, auf das Feuer zu gehen. Man stelle sich dem Widersacher entgegen. Dieser bedrängt einen, wo er es kann. Alle Kühle und alle Ruhe fahre von uns, wenn der Sturm um uns tobt. Man gebe der Feuersbrunst keinen Raum. Es entzündet sich von alleine, wann immer es das tun kann. Man gebe darum Acht auf das Gegebene. Die Flammen des Infernos werden schnell welche sein, wenn man unachtsam ist.